1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit einer kleinen Verspätung fangen wir an. Wir bitten, das zu entschuldigen, aber schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute heißt Holger. Holger ist 49. Hallo Holger. Hallo Domian. Hi. Schönen guten Abend. Ich bin gestern eigentlich zufällig auf dich gestoßen. Ja. So beim Surfen halt so, ne? Mhm. Ja, und dann hat gerade, war ein junger Mann gewesen, der hat Krebs. Ja, das war der letzte Anrufer gestern. Und dann hatte die Partner und sie gesagt, und sie, da steht keine Chance mehr und so weiter, er soll die Therapie abbrechen und soll dann und sie auch die letzte Zeit benutzen. Ja, das ging um die Partnerin, die eine psychische Erkrankung hat. Richtig. Und die wollte ihre Therapie abbrechen. Ja. Um die Zeit dann ganz für ihn zu haben. Ja. Ich finde, das ist eigentlich auch so nicht richtig. Ich erzähle mal meine Geschichte. Mhm. Und zwar habe ich eine sehr junge Freundin. Ja, wie jung? Die ist 23 und ich bin 49. Ja. So, wir sind jetzt über 3 Jahre zusammen. Ja. Und wohnen ungefähr so, ja, auch 3 Jahre zusammen, so richtig. Mhm. Und vor's Jahr, da ging es mir also im August also nicht so gut. Also auch die Wochen und Monate davor ging es mir nicht so gut. Mhm. Und dann mal wieder Magenschmerzen und so, ne? Aber nicht ständig, sondern immer mal wieder so, ne? Mhm. Da meinte sie, ja, bevor wir dann nach Korfu fliegen und so, geh doch bitte nochmal zum Arzt und so. Und ich möchte nicht, dass durch deine Magenschmerzen unser Urlaub dann halt nicht so schön wird. Ja, ja. Ich sage, klar, mache ich und so. Und ich dann zu meinem Hausarzt und ja auch so meine Beschwerden geschildert und so. Ich sage, ja, können wir auch mit der alljährlichen Krebsuntersuchung so mit verbinden und so. Ne? Sagt er, ja, kein Problem und so. Ja, und dann wurden auch wieder alle Untersuchungen gemacht und so weiter. Und es wurde eben nichts irgendwie Auffälliges festgestellt, so, ne? Mhm. So, ich sage, naja, was ist mit meinen Magenschmerzen? Mhm. Ja, die leiden an einer Refluxreaktion von Magensäure in die Speiseröhre. Meinte er. Mhm. Mhm. Ja, jemand in ihrer Position und so weiter, mit so vielen Mitarbeitern und so, Stress und überhaupt und so, ja. Gerade in der heutigen Zeit ist das normal, so. Also er führte das auf deinen stressigen Beruf zurück? Ja, ich meine, so stressig ist er nicht. Ja. Ja, also ich habe das eigentlich immer die ganzen Jahre gut im Griff gehabt. Also bist du denn dann fundierter untersucht worden? Übrigens höre ich mich in der Technik ständig doppelt. Er hat die Krebsuntersuchung gemacht. Ja. Und Magenspiegelung? Nee, Magenspiegelung nicht. Ja, was kam da raus? Wenn es nicht besser wird, dann können wir einfach mal Magenspiegelung machen. Okay, verkürzen wir erstmal. Alles, was ist die Ursache gewesen oder was ist die Ursache deiner Magenschmerzen? Ja, er meinte, es ist ein Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. Okay. Und hat mir auch was verschrieben, da ich habe da was für sie. Ja. Und hat mir dann auch schon, ich sag mal, die erste Packung mitgegeben und dann halt Medikament halt ausgeschrieben. Hm. Okay. Ja, das war letztes Jahr im August, ne? Sagtest du? Im August, genau. Was ist denn nun endgültig rausgekommen? Was hast du? Ich habe Magenkrebs. Du hast Magenkrebs? Ich habe Magenkrebs und zwar 6,5 Zentimeter gleich in den Mageneingang. Ja. Und der ist nicht mehr reparabel, weil er schon gestreut hat. Das heißt, wenn man das früher erkannt hätte oder früher behandelt hätte, wäre es vielleicht... Das weiß man nicht. Also, weiß man, kann man nicht sagen. Nee, ich will es auch nicht behaupten und so. Hm. Jedenfalls sind wir dann in den Urlaub geflogen. Aber als ihr in den Urlaub geflogen seid, wusstest du noch nichts von der Diagnose? Nein, überhaupt noch nicht. Seit wann weißt du denn jetzt diese Diagnose? Also ich bin am 1. Juli in diesem Jahr ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und ach, so lange hat sich das noch hingezogen. Und am 5. Juli habe ich dann die Diagnose bekommen. Mhm. Und meine Freundin, die war mit dabei gewesen, die war im Krankenhaus. Ja. Und die haben beide eigentlich auf die Werte, auf die Diagnose gewartet. Wie hat denn deine Freundin darauf reagiert? Ja, genauso wie ich. Wir waren erstmal sprachlos. Ne? Mhm. Du hast gerade am Anfang Bezug genommen auf das Gespräch gestern. Richtig. Gestern hat der selbst krebskranke, sehr junge Mann von 20 Jahren gesagt, ja. er möchte eigentlich nicht, dass seine Freundin ihre Therapie unterbricht. Richtig, das ist ja auch richtig. Ja. Und ich bin ja auch dabei bei Jesus Studium, wo die sagt, ich möchte mein Studium abbrechen oder Pause machen. Achso, deine Freundin sagt, sie möchte ihr Studium abbrechen. Hat sie damals gesagt, so. Wegen deiner Erkrankung? Wegen meiner Erkrankung, weil sie halt bei mir sein wollte, weil sie nicht wusste, ja, weil ich habe hier keinerlei Verwandten hier in dem Ort, wo ich wohne. Mhm. Ja, und, Da ruft sie gerade an. Nee, ja. Der SMS schickt sie gerade zur Nacht, ich war aber jetzt aus. Ja. Und zwar. Aber jetzt hast du. Meine ganze Familie, also der Rest, lebt in Brandenburg. Ja. So. Sie ist also deine einzige Bezugsperson in deiner jetzigen Umgebung. Sie und ihre Eltern, aber ich habe ein großes Freundes- und Bekanntenkreis, Arbeitskollegen, den Sportverein und so weiter. Also. Und du hast jetzt gesagt, dass du das nicht möchtest, dass sie ihr Studium unterbricht oder abbricht, sondern du hast gesagt, sie soll ganz normal weiterleben und ihr sollt demzufolge dann auch ganz normal weiterleben. Richtig, genau. Ja. So. Und das Schlimme war noch gewesen, in der Zeit, wo es mir so schlecht ging, wo ich auch noch nicht wusste, wie es mir geht, habe ich am 1. Mai, die Kündigung unserer Wohnung bekommen, die wir beide liebevoll so renoviert haben und ausgestattet haben und warum so weiter. Warum? Der Vermieter hat auf Eigenbedarf geklagt. Aber du bist finanziell, stehst ganz gut da. Ich bin technischer Angestellter, ja. Und das heißt, du kannst ja auch eine neue Wohnung suchen. Ja, und jetzt kommt ja das Thema. Diese neue Wohnung, ich habe dann angefangen, eine neue Wohnung zu suchen und so. Ja, so intensiv und so, ne. Sollte dann auch so sein mit Garten und Terrasse, so wie gehabt und so weiter. Also und was Schönes, so im Grün und so, gibt es ja auch hier bei uns hier viele Möglichkeiten. Und diese Wohnungssuche wurde ja dann abrupt durch meine Erkrankung unterbrochen, wo ich dann ins Krankenhaus musste. Und wie ist das jetzt gelöst, das Problem? Ja, das erzähle ich dir. Und zwar, wir haben dann irgendwie einen Deal gemacht. Also die Zeit ist ja immer knapper geworden, bis zum 31. Juli. Da war ja dann der Termin zum, ja, wo ich dann die Wohnung verlassen muss und so. Und ich bin ja erst kurz vor diesem Termin aus Krankenhaus gekommen. Mit wem hast du einen Deal gemacht? Na, sie mit mir oder ihre Eltern und sie mit mir. Und wie sieht der Deal aus? Und zwar sind wir jetzt hier in das Elternhaus ihrer Eltern gezogen. Die haben uns das angeboten Dings ist, dass sie weiter studiert. Also ich kann jetzt ohne Sorge weiter studieren. Ich bin hier gut aufgehoben. Du bist jetzt schon in dieser neuen Wohnung? Ja, wir sind seit dem 1. Juli, in dieser Wohnung. Mhm. Also wir bewohnen im Prinzip die obere Etage von dem Haus. Ist das gut gelöst? Ist sehr gut gelöst. Aus dem einfachen Grunde, wenn ich zur Chemo muss, darf ich nicht fahren. Entweder, und wenn sie hier ist, dann fährt sie mich oder ihre Mutter fährt mich. Also ist diese Verbindung, diese Liebe zu dieser sehr viel jüngeren Frau und auch die Verbindung zu deren Familie ein ganz großes Glück in deiner sehr schwierigen Lebenszeit jetzt? Ich bin der Meinung, dass sie der Grund ist, warum es mir eigentlich trotzdem so gut geht und ich so optimistisch bin, dass ich das alles schaffe. Wie geht es dir denn ganz aktuell heute? Gut. Gut. Ich meine, okay, ich habe unheimlich viel Gewicht gelassen und so, aber ich habe heute auch wieder im Garten was gemacht, ja, so ein bisschen gebastelt in der Garage. Ja. Ich war in der Stadt gewesen, habe gekocht und so. Super. Du hast Chemotherapien gemacht? Ja, jetzt drei Blocks habe ich hinter mir jetzt. Wie sehr oder wie intensiv haben sie angeschlagen? Ich hoffe sehr, aber jetzt warte ich auf einen Termin, wo das CT gemacht wird, die Untersuchung. Ja. Und dann wird sich zeigen. Das heißt, da ist eine Hoffnung, dass du den Krebs auch besiegen konntest. Also ich bin wirklich voll Hoffnung. Ja. Holger, die Grundbedingungen, die Grundkoordinaten sind sehr gut. Du hast eine große Liebe und du hast nette Menschen um dich herum. Ja, und die mich wirklich sehr unterstützen. Die dich sehr unterstützen, das ist natürlich was ganz Tolles. Ihre Mutter zum Beispiel macht meine Wäsche Und sie macht ihr Leben eben auch weiter, richtig, und sie studiert. Sie kommt jetzt Freitag wieder. Ja. Sie macht gerade ihre Labor-Sachen. Sie studiert Pharmamedizin. Mhm. Sie macht sie kommt Freitag wieder, wo ich vom Bahnhof ab in Minden. Und dann haben wir wieder ein schönes Wochenende. Und dann hat sie erstmal eine Weile Pause und im Oktober geht es dann wieder richtig los. So traurig dein Schicksal ist, deine Erkrankung, natürlich ist die traurig. Aber umso schöner ist all das, was du sonst herum erzählt hast. Ich will auch eigentlich den anderen also sagen, man soll wirklich nicht den Mut verlieren. Ja. Bis wirklich, und wenn irgendwo noch irgendwie ein bisschen Hoffnung ist, dann soll man das wirklich festhalten, diese Hoffnung, und einfach. Absolut. Und weißt du, dass. Und da gibt es auch, ich sag mal, sehr gute Literatur heutzutage, wo man auch sich so Rat und Hilfe holen kann. Ja. Weißt du, ich sage das jetzt ganz einfach so, ich bin sicher, dass ich mir das anmaßen kann, dass ich im Namen aller Zuschauer und Zuhörer dir jetzt von Herzen ganz, ganz, ganz viel Kraft und Glück wünsche und dass wir alle hoffen, dass die Chemotherapie angeschlagen hat bei dir und dass du über den Berg kommst. Danke. Und dass ihr ganz viel Glück haben werdet. Am 8. geht es weiter, am 8. September. Wir drücken alle die Daumen von ganzem Herzen. Danke. Tschüss, Holger. Und ich wünsche dir und deinem Team noch viele gute Sendungen. Sehr nett, vielen Dank, wir bedanken uns. Tschüss. Tschüss, Holger, ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Freie Themennacht, falls ihr gerade reingezappt sein solltet. Wir sind hier live im Radio bei 1Live und live im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Eine Telefon-Talkshow, wo man anrufen kann und sich über alles Mögliche und auch alles Unmögliche unterhalten kann. Herzlich willkommen, Chris 21. Hallo, Chris. Ja, hallo Domian. Hallo Chris. Um was geht's? Bei mir geht's ums Fremdgehen. Oh je. Ja. Bist du derjenige? Ich bin derjenige, ja. Du bist in einer Beziehung folglich? Ich bin in einer Beziehung seit 3 Jahren. Ja. Und gehst fremd? Ja. Jetzt seit einem Monat bin ich dann gleich mehr als einmal fremdgegangen, ja. Du kannst es aber noch zählen, wenn du die Zahlen so nicht konkret nennen möchtest. Aber ja, du kannst, konkret war es jetzt 6-mal. 6-mal? Immer mit derselben? Nee, nicht mit derselben. Mit 6 verschiedenen. Mit 6 verschiedenen Frauen. Die du wo kennengelernt hast? Ja, übers Internet. Ja. Viel durch den Bekanntenkreis auch. So viele Leute von früher oder viele Frauen von früher, die man halt von früher kannte. Ja. Und ja... Klar, das schlechte Gewissen plagt jetzt einen. Keine doch. Verliebtheitsgeschichten, reine Sexnummern. Ja. Ja. Warum? Ja, weil, ich weiß nicht, also ich bin mit meiner Freundin jetzt seit 3 Jahren zusammen. Anfangs war alles auch richtig schön gewesen, richtig toll, aber es ist auch ein ziemlich großer Altersunterschied, muss ich auch dazu sagen. Sie ist 31. Hat sich halt damals so ergeben und. Ja, am Anfang war eigentlich alles ganz okay gewesen und alles hatte seinen normalen Ablauf, so wie man sich das halt in einer wunderschönen Beziehung vorstellt, wo Liebe ins Spiel war, wo auch Sexualität eine große Rolle gespielt hat. Du bist aber jetzt nicht mehr so richtig zufrieden. Ich bin jetzt, momentan läuft eigentlich halt nicht mehr alles so, wie es laufen sollte. Was läuft denn falsch? Es fängt an, wenn man dann nach Hause kommt. Ja, ich bin ein LKW-Fahrer. Das fängt dann an, wenn ich dann abends oder früh morgens nach Hause komme, weil ich ja meistens so... Ich fange an um 10 Uhr, bin um 9 Uhr morgens dann wieder zu Hause. Ich sehe zwar arbeiten, ich bin schlafen, mache mal was zu essen dann ist sie mittlerweile schon wieder da und hat alles halt seinen normalen Ablauf, man unternimmt nichts mehr miteinander. Mhm. Ja, sie sitzt dann nur zu Hause, möchte einen für zu Hause behalten, man möchte aber auch seinen Hobbys nachgehen. Welche da wären? Bei mir ist es zum Beispiel das Angeln. Ach, das Angeln. Ja. Ein schönes Hobby. War jetzt schon seit mehreren Jahren. Ja, vor allem, da kann man auch entspannen und auch viel nachdenken. Ja. Absolut, ja. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, selbst das gönnt sie einen schon nicht mehr. Ja, dann versucht man sie auch vielleicht so ein bisschen mit einzubinden und sagt, hey, komm noch mit. Komm mal mit angeln. Ja, komm mal mit angeln, tut ja, gut, vielleicht auch mal ganz gut. Ne? Ja, wenn man da keine Ader für hat, ist das, glaube ich, öde. Ja, möchte ich auch nicht bestreiten oder so. Das ist auch jedem dann selbst überlassen. Hast du denn jedes Wochenende frei oder musst du am Wochenende manchmal auch fahren? Nee, ich habe eine 6-Tage-Woche. Ja. Ist natürlich auch ein harter Job. Ja, das heißt, ich fahre eigentlich hauptsächlich nachts. Mhm. geht dann eigentlich, habe dann wieder frei und fange dann halt wieder abends um 10 Uhr an. Ich glaube wirklich, ich habe das ja nun schon sehr oft auch hier in der Sendung gehört, weil wir viele LKW-Fahrer auch in unserem Publikum haben. Das ist auch ein verdammt harter Job und sehr schwierig mit einer Beziehung oder einer Ehe auf die Reihe zu kriegen. Ja, klar. Da sind sehr viele Problemfelder, die auftauchen können nach einer gewissen Zeit. Du hast das Gefühl, dass ihr euch irgendwie entfremdet habt? Ja, aber es ist einfach so ein Gefühl, sei es auch beim Sex, also um es klipp und klar auszudrücken, der Sex ist eigentlich nur noch wie ein Brettspiel. Mhm. Da kommt nichts mehr. Sie zeigt mir auch nichts mehr. Sie hat sich auch in dem Maße so verändert. Sie macht auch sich selber nichts mehr. Ist sie denn auch berufstätig? Sie ist auch berufstätig, ja. Was macht sie? Sie arbeitet im Krankenhaus. Ah ja. Mhm. Und sie pflegt sich halt einfach nicht. Sie macht sich nicht mehr so hübsch oder ja. Wenn wir auch mal weggehen oder so, oder sie zieht nur dieselben Sachen an, lässt sie halt total schludern und ich weiß nicht. Ja. Das ist für mich, ich finde es persönlich nicht schlimmer. Wenn man mal schon weggeht, macht man sich schick. Ja, klar. Oder auch die Sexualität, aber es läuft ja teilweise schon gar nichts mehr. Wenn es denn zu was kommt, geht das dann die Initiative von dir aus? Ja, meistens dann halt von mir, ja. Und von sie mir jetzt, kommt eigentlich gar nichts mehr. Und sie lässt es dann über sich ergehen, mal böse ausgedrückt. Sie lässt es dann sozusagen so über sich ergehen und denkt, ja, jetzt ist er wieder fertig, jetzt ist er wieder glücklich, jetzt hält er wieder die Klappe. Mhm. Ne? Und so, im normalen Alltag, gibt es da auch Spannungen und Streitereien? Ja, schon. Also Streitereien so großartig eigentlich nicht, aber es ist halt am Anfang mal der Ablauf. Es klingt der so, Ablauf. wie du schilderst eigentlich, es klingt so... Ja, so öde und tot irgendwie, so ja, ausgelebt. Ganz genau, es ist öde, tot, ausgelebt. Man fühlt sich halt, als ob man schon, was weiß ich, zig Jahre verheiratet wäre, ja. Seit wann würdest du sagen, wann hat das so angefangen ungefähr, dieses... Also das Ganze hat jetzt angefangen, ich sag mal so vor knapp ein halbes Jahr. Ach so, na immerhin, dann hat das doch, eine ganze Weile ist es gut gegangen und ein halbes Jahr jetzt. Ja. Habt ihr denn über euch gesprochen, schon über eure Situation? Ich habe versucht, schon mal mit ihr drüber zu sprechen und so. Sie meint ja, es wäre alles super und alles gut. Und wenn du dann erwiderst, nein, ich finde, es ist nicht alles super und gut, und würdest ihr das dann so erklären, wie du es mir gerade erklärt hast? Ja, oder da blockt sie dann sofort ab und will es dann eigentlich im Endeffekt gar nicht hören. Und ich habe auch zu ihr gesagt, wenn du meinst, das so machen zu müssen, dann hole ich mir meine Bedürfnisse woanders. Aha, also das war ein rein klarer Warnschuss. Ja, weil und ich kann so einfach nicht. Und ihre Reaktion darauf? Ja, ihre Reaktion darauf war nur, das machst du ja eh nicht. Mhm. Ja. Also völlig verfahren und irgendwie ohne Leben das Ganze. Ja, total. Mhm. Wie aufgestorben. Mhm. Also es macht dann einfach keinen Spaß mehr, weil ich sag mal, gut, ich bin jetzt 21, ich bin noch sehr jung. Ja, klar. Ich stehe in der Mitte meines Lebens, ja, oder in der Blüte meines Lebens, mit beiden Beinen im Leben. Ist jetzt 31, gut, sie hat schon viel mehr erlebt, oder sie hat schon einiges mehr erlebt, aber ich sag mal, ich habe auch andere Interessen teilweise noch in dem Alter. Ja. Sei es mal einfach nur mit Freunden spontan einfach mal weggehen, weil die Zeit, wie gesagt, die nagt echt an mir. Warum bist du mit der Frau noch zusammen? Also die radikale Frage musst du dir stellen. Die radikale ist einfach die, ich habe einfach halt jetzt Angst, ihr das klipp und klar ins Gesicht zu sagen. In der Hinsicht bin ich einfach ein Feigling. Würdest du denn jetzt, wenn wir beide jetzt ganz ehrlich zueinander sind, und du alle Sentimentalitäten mal zur Seite schiebst, schöne Vergangenheit und es war mal schön und sowas, würdest du sagen, eigentlich liebe ich die Frau auch nicht mehr? Würdest du das sagen? Ist das so? Ja. Das würdest du so sagen? Das würde ich so sagen, weil das war ja auch das gewesen, wo ich fremdgegangen bin. Ich habe nichts gefühlt. Also ich habe kein schlechtes Gewissen oder so gehabt. Christian, dann ist der Weg vorgezeichnet. Wenn du das so klar sagst, dann hilft auch keine große Beratung mehr oder weiß ich was. Dann musst du nach vorne gehen. Ja, aber das ist jetzt wieder dann der Schritt, vor dem ich dann persönlich selber Angst habe. Warum? Was kann passieren? Ich weiß nicht, was passieren kann. Ich glaube, das liegt an meinem Charakter, dass ich einfach zu lieb bin. Dass ich einfach versuche, die Situation so zu nehmen, wie sie jetzt halt gerade ist, und einfach das Beste draus zu machen. Okay, aber ich aber selber nicht traue, aus dieser Situation herauszugehen. Okay, aber dein Verstand und deine Erfahrung sagen dir, dass du nicht mehr das Beste draus machen kannst. Dass du in einer Sackgasse drin bist. Das ist dir ja mittlerweile auch klar, so wie du es mir geschildert hast. Richtig. So wie ich das schilder, ist das ja. So. Und dann sagst du, meine Natur ist es nicht, direkt sowas anzusprechen. Mag ja sein, aber dagegen kann man ja auch, man kann sich auch ein bisschen zu etwas zwingen, wenn etwas notwendig ist. Denn die Alternative ist, du schweigst weiter, gehst weiter fremd, was natürlich ein mieses Verhalten ist in einer Beziehung. Ja, lügst rum und alles wird irgendwie noch dramatischer. Wenn du ihr das anfängst, erzähl ihr doch mal, dass du schon mit 6 Frauen fremdgegangen bist. Dann wird sie schon kapieren und das wird sie schon aufrütteln, dass da dramatisch was los ist. Mhm. Aber letztendlich, oder hast du auch Angst vor dem Alleine-Sein? Ja, das kommt auch dazu, weil ich weiß nicht, ich war in der Bundeswehr gewesen, vor meiner Zeit jetzt als Berufskraftfahrer, das habe ich halt auch angefangen, da war ich halt auch viel alleine. Da tat es dann immer ganz gut, wenn man dann nach Hause kam, die Freundin da war, als alles seinen geregelten Ablauf hatte, es einfach noch was Besonderes war, die Frau zu sehen und mit ihr alles zu unternehmen und sie Arm im Arm zu nehmen und zu wissen, es ist jemand da, aber... Aber das ist ja nur alles vorbei. Ich habe aber einfach Angst davor, es klar zu sagen, einfach allein zu sein, jetzt ganz allein dazustehen. Ja, aber im Prinzip bist du jetzt auch schon alleine. Ja, eben. Du bist jetzt alleine und ich glaube, letztendlich ist es vielleicht besser, dann nach Hause zu kommen und dann alleine zu Hause zu sein, wenn die Verhältnisse sauber geklärt sind, als in so eine verquaste Situation da reinzukommen am Wochenende. Ich glaube auch, dass jemand, der so, ich sag mal, ist vielleicht ein Vorurteil, aber der Angler ist, das ist jemand, der gut mit sich sein kann, der nicht panisch ständig nach Abwechslung sucht und nach äußerer Ablenkung. Mhm. Also, ich finde, du musst Tacheles reden, Chris. Du musst Tacheles reden. Wenn du für dich klar entschieden hast, ich liebe diese Frau nicht mehr, dann muss man auch keine riesengroßen Beziehungsgespräche mehr führen. Dann trennt man sich. Also klipp und klar sagen, es geht nicht mehr. Ja. Wenn du das so aus tiefem Herzen empfindest, und mir scheint das so, du hast es mir jetzt gerade so erklärt, dann finde ich, muss man das so sagen. Dann finde ich, musst du es für dich so sagen, damit du wieder ein klares Leben führst. Und ich finde, das ist auch ein faires Verhalten der anderen Person gegenüber, es ihr zu sagen. Das mag zwar dann im ersten Moment hart für die Person sein, aber es ist ehrlich. Ja, sie kann sich dann wieder auf ihr Leben konzentrieren und ich kann mich auf mein eigenes Leben konzentrieren. So. Genau. Das ist das, was ich... Dass ich sie dann jetzt halt auch nicht mehr verletze, was ich ja jetzt in dem Sinne ja mache, indem ich da fremd gehe. Genau, ganz genau, ja. Was ja auch verletzend für sie ist, kann absolut. Ich mir gut vorstellen. Ja, sicher. Also, Christ, du musst sprechen. Mehr kann ich dir so von meiner Warte spontan hier nicht sagen. Ja, finde ich super, dass du das so sagst. Alles Gute wünsche ich dir und... Ja, ja, du, mir wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ich gerade nochmal zu dem Anrufer, der als erstes mit dir telefoniert hatte, auch noch alles Gute. Sehr nett von dir. Ja. Wir wünschen dem Holger wirklich alles Gute, genau, und gute Genesung. Alles klar. Tschüss, Chris, alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Alles klar, tschüss, Domian. Und Caroline ist hier. Hallo, Domian. Hallo, Caroline. Du bist 15. Ja, ich bin 15. Grüß dich. Um was geht's denn? Ich gehe morgen, oder besser gesagt heute, in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Und also ich habe selbst gesagt, dass ich dahin will, aber ich habe einen tierischen Bammel. Warum hast du denn gesagt, dass du dahin möchtest? Ich habe ziemlich viel Mist in meinem Leben erlebt. Sag mal. Also in der Schule, ich habe 6-mal die Schule gewechselt. Ja. Innerhalb von 8 Jahren. Ja. Und in der Familie sind halt auch viele Probleme mit meiner Mama, mit meinem Bruder. Du lebst bei Bruder und Mutter oder gibt es einen Vater auch in der Familie? Papa gibt's auch, ja. Ja. Und ja, ich habe halt selbst gesagt, dass ich nicht mehr kann. So, ich habe Selbstmordgedanken gehabt. Caroline, versuch mir mal ein paar Probleme noch so zu erklären, die du direkt in der Familie hast, mit dem Bruder, mit der Mutter, mit dem Papa. Mit Mama, weil also wir beide sind sehr impulsiv und sie kann, also ich bin 15 Jahre alt jetzt, also ich finde, ich bin auch so langsam ziemlich erwachsen. Mhm. Also ich langsam müsste sie eigentlich loslassen, aber sie tut's einfach nicht. Also sie will dir Vorschriften machen? Auch, ja. Also ein bisschen Vorschriften ist ja auch okay als Mutter. Ja. Aber du meinst, das ist zu doll und sie behandelt dich wie eine Elfjährige? Ja. Mal übertrieben, vielleicht gesagt. Ja, auch wenn wir irgendwo, also ich bin Emo, ich weiß nicht, ob du das kennst. Erklär es den Leuten mal. Ja, also Emo, das ist halt, es kommt ursprünglich aus dem Hardcore-Punk, eine Musikrichtung und das sind halt die emotionalen Songs. Mhm. Und dadurch hat sich halt dann auch der Style entwickelt. Beschreib mir mal. Ja, also wir sind meistens also schwarzhaarig, schwarz geschminkte Augen, wir laufen fast nur in schwarz rum. Mhm. Wir kombinieren das mit bunten Farben, tupieren uns die Haare richtig hoch und was ja manchmal richtig sauschick aussieht. Ja, das auf jeden Fall. Ich sehe ab und zu ja welche in Köln. Und ja. Da gucke ich schon mal hin. Das ist schon ein richtiges Styling-Wunder manchmal. Ja. Und bedarf viel Zeit, sich dann so zurechtzumachen. Ne? Also mit Duschen stehe ich morgens manchmal 2 Stunden im Badezimmer. Das glaube ich. Aber der Mama gefällt das nicht so. Doch, also sie findet es ziemlich faszinierend. Aber wenn wir irgendwo hinfahren zu Opa, Oma, was auch immer, dann sagt sie immer, nein, zieh dich vernünftig an, schmink dich nicht so doll, mach deine Haare nicht so hoch. Weißt du, Caroli, ich glaube, das sagen Eltern immer. Meine alte Mama sagt das heute auch zu mir, wenn wir irgendwo hinfahren, nun zieh dich aber heute vernünftig an. Das sagt ihr heute auch zu mir. Ich glaube, das machen Eltern einfach. Ja. Ich weiß auch, dass einen das, vor allen Dingen, wenn man auch in deinem Alter ist, tierisch nerven kann. Ja. Weil die sollen einen so respektieren, wie man selbst ist. Aber so ein bisschen ist das, glaube ich, muttertypisch oder elterntypisch, dass die das immer so sagen. Aber ich kann es verstehen, dass es ihn nervt. Ja, Papa kann es halt überhaupt nicht leiden. Ach, der kann es überhaupt nicht leiden. Nee, also ich war jetzt letztens mit einer Freundin irgendwie, und dann haben wir uns auf der rechten Seite der Haare, haben wir uns da so circa 5x3 cm kahl geschoren, unten drunter. Hm. Und das habe ich ihm gezeigt und dann hat er mich gefragt, ehrliche Meinung oder soll ich dir jetzt was Schönes sagen? Und da habe ich gesagt, ich weiß, was du darüber denkst und ist okay für mich, ist es mein Style, ich werde so weiterleben, solange ich es kann. Mhm. Und er mag es nicht. Er akzeptiert es, aber er mag es nicht. Ja gut, aber das ist auch okay. Ja, das finde ich auch echt toll von ihm. Ja, du magst ja viele Sachen, die er schön findet, auch nicht, aber du akzeptierst es. Ja. So, und so muss man es ja auch machen. Ja. So, jetzt höre ich so raus, mit der Schule, das ist schon ernst, viele Schulwechsel, aber Familie klingt erstmal so für mich so die üblichen Reibereien, die so in Familien stattfinden. Ich glaube aber, das geht bei dir darüber hinaus, wenn du freiwillig in die Jugendpsychiatrie morgen gehst. Ja. Was ist jetzt da muss man doch sicher einen Einweisungsgrund auch vorlegen oder formulieren, oder wie geht das? Ja, also es ist halt so, also es hat viel mit der Schule zu tun und zu Hause hat es viel mit meinem Bruder zu tun. Wie alt ist der Bruder? Der ist 10. Ja. Und was ist da das Hauptproblem? Wir sind total eifersüchtig aufeinander. Mhm. Also ich glaube auch immer noch, ich bin steif und fest der Überzeugung, dass Mama und Papa ihn mehr lieben als mich. Mhm. Sie sagen mir zwar ständig, nein, das ist nicht so, aber ich sehe es halt so und da kann ich nichts gegen machen. So, und ich verstehe, da können natürlich extreme Spannungen entstehen. Ja, ja, das ist auch so. Also wir... Und du hältst es nicht mehr aus jetzt? Nee, ich halte es überhaupt nicht mehr aus. Also es ist sogar schon so weit gegangen, dass ich mit einem Brotmesser auf ihn geschmissen habe. Ah ja. Das ist natürlich schlimm. Ja, also es hat ihn nicht mit der scharfen Seite getroffen. Ja, Gott sei Dank, aber es hätte passieren können. Ja. Es hätte passieren können. Ich war so sauer auf ihn. Also wir waren alleine, ich musste auf ihn aufpassen und er provoziert dann immer so dermaßen. Mhm. Also das geht manchmal, ich kann nicht mehr. Wie geht denn das oder wie ging das? Bist du zu einem Arzt gegangen oder sind deine Eltern mit dir zusammen zu einem Arzt gegangen und der hat das dann in die Wege geleitet mit der Psychiatrie oder wie ist der Weg? Ich war vor einem Jahr ungefähr schon mal bei einem Psychologen in Oldenburg und damals sollte ich in eine Pädiatrie in Berlin. Mhm. Eine was? Eine Pädiatrie. Was ist das? Das ist, wie soll man das erklären? Ich weiß es selber nicht so genau, aber es diente halt zur Aufnahme in ein Internat, das mich dann letztendlich doch nicht genommen hat. Mhm. Und ja, der hat mich dann halt, also dem habe ich meine Probleme geschildert. Und dann hat er gesagt, ja, da wäre wohl ein Klinikaufenthalt ganz ratsam. Ach so. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, also von meiner Seite aus unbedingt. Mhm. Und ja. So ist das halt gekommen. So ist das gekommen. Und jetzt geht's morgen los. Ja. Jetzt gehst du morgen in eine Psychiatrie, eine Jugendpsychiatrie. Ja. Bei dir in der Gegend, bei euch in der Gegend? Ja, in Oldenburg ist das. Also das ist eine Stunde von hier. Ja. Und weißt du schon, was dich da so erwartet? Also ich war einmal da zum Besuch irgendwie, zum Angucken der Station. Und ich habe auch so einen Plan gekriegt, wie der Tag so abläuft. Mhm. Aber also ich weiß nicht, ich freue mich einerseits, freue ich mich drauf. Andererseits habe ich eine totale Angst. Also ich bin hier regelrecht am Zittern. Glaube ich. Weil wie lange wirst du da sein müssen oder sollen? Also regulär ist es 8 bis 10 Wochen. Mhm. Aber ich denke, bei mir dauert das ein bisschen länger. Mhm. Ich finde erstmal, Caroline, dass das ganz normal ist, dass man da aufgeregt ist. Wäre ich auch. Ja. Weil man nicht weiß, was einen da erwartet und was man da machen muss und überhaupt, wie die ganzen Gegebenheiten sind. Ja. Was ich aber ganz toll finde an deiner Geschichte ist, an dir auch finde, dass du mit deinen 15 Jahren, erstmal redest du gar nicht wie eine 15-Jährige. Danke. Wirklich. Wenn du mir gesagt hättest, ich bin 18 oder 19, hätte ich es auch geglaubt. Ja. Dass du doch so rational schon bist und sagst, ich brauche sowas. Ja. Und ich gehe da freiwillig hin, obwohl ich davor Angst habe und das sicher auch eine Herausforderung ist, aber damit kann ich mir helfen und vielleicht auch meiner Familie. Ja. Und ich habe die Hoffnung, durch diesen Aufenthalt mehr Klarheit über mich und mein Leben zu finden. Ja. Ne, so ist es doch. Ja. Dass du dich besser auch im Griff hast danach. Ja, und das dich auf besser, jeden Fall. Und dich besser verstehst auch. Ja. Ja, finde ich toll. Finde ich super. Wirklich. Es gibt ja so viele Fälle, wo dann auch jüngere Leute, Jugendliche mehr oder weniger genötigt, gezwungen werden, in solche Einrichtungen zu gehen. Finde ich nicht gut. Also nein. Das finde ich überhaupt nein. Du hast sogar die allerbesten Chancen, dass das was bringt, wenn du mit so einer Freiwilligkeit auch dort hingehst. Ja. Dass du da aufgeregt bist, ist völlig normal. Mhm. Ist völlig normal. Vielleicht wird es eine ganz tolle Erfahrung, kann ja sein. Du musst dich auch jetzt auch drauf einlassen und da nicht morgen oder die nächsten Tage dann blocken. Sondern versuch mal einfach alles so mitzumachen. Nein sagen kannst du immer noch. Ja. Also mein Problem ist halt, ich bin nicht gerade die Dünnste, sage ich mal. Mhm. Und ich wurde halt auch in der Schulzeit sehr viel gemobbt und fertig gemacht und deswegen habe ich schon die letzten 2 Schuljahre Sport komplett verweigert. Mhm. Ich habe beide Schuljahre in Sport nur 6 gekriegt. Mhm. Und ich habe einfach Angst, dass es so wiederkommt. Wie meinst du, so wiederkommt? Dass ich halt wieder fertig gemacht werde. In der Klinik? Ja, das also ich das glaube ich auch nicht. Nee, aber es ist halt, diese Angst ist da. Das glaube ich nicht. Ganz sicher nicht. Also man kann zwar nicht in die Zukunft schauen, aber ich bin, also mein ganzer gesunder Lebensverstand sagt mir, das wird nicht der Fall sein. Das glaube ich nicht. Da brauchst du keine Sorgen haben. Nee, also ich glaube das auch nicht. Also, aber ich habe halt diese Angst, diese permanente Angst davor. Ich würde die auch da gleich thematisieren, wenn du mit einem Psychologen dort sprichst oder mit einem Therapeuten, einem Arzt. Ja, ich würde das wissen die auch. Also ich hatte ja schon mehrere Gespräche da. Und die wissen das und ich werde das auch den Leuten da, also den Kindern, Jugendlichen besser gesagt, werde ich das, denke ich mal, auch einfach sagen. Genau, das wird Teil der Therapie sein, dass man damit offensiv umgeht und du brauchst da null Angst vorzuhaben. Hast du einen Freund? Nee, schon lange nicht mehr. Ja, das heißt... Zum Glück. Bitte? Zum Glück. Zum Glück? Warum? Meine letzte Beziehung, die ist im Dezember kaputt gegangen. Mhm. Wir waren 2 Monate zusammen, also den Jungen kenne ich seit 12 Jahren, also wir sind zusammen im Kindergarten gegangen und wir waren den 2. Monat eigentlich nur noch zusammen, weil sich keiner von uns getraut hat, Schluss zu machen. Mhm. Also es war echt eine einzige Scheiße, auf gut Deutsch. Mhm. Und ich weiß nicht wieso, aber seitdem will ich irgendwie keinen Freund mehr. So, weil ist ja auch okay. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass du keinen hast im Moment, weil jetzt bist du wirklich ganz frei. Ja. So hättest du dann die Gedanken dann wieder an zu Hause, an ihn. Genau, und das würde einfach nur noch mehr belasten. Ja, und dann... Immer diese Gedanken, was macht er gerade? Genau. Und dann würdest du hin und her simsen und telefonieren. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Das könnte ich eigentlich gar nicht, weil das absolutes Handyverbot. Also, auch sehr gut. Sehr gut. So, Caroline, ich möchte ja wirklich da Mut machen für morgen. Ja. Und nochmal meinen Respekt ausdrücken, dass du das so selbst auch möchtest und so fest entschlossen bist, dir helfen zu lassen. Ja. Das ist ein toller Schritt. Und ich sag dir, das kann der Schritt wirklich in die ganz gute, richtige Richtung sein, dass du richtig stabil wieder wirst und dann dein Leben auch in der Hand hast. Und dann hast du, wenn du das geschafft hast, hast du eine ganz elementare Lebenserfahrung. Das glaube ich auch. Die keiner in deinem Alter oder ganz wenige in deinem Alter haben. Mhm. Und die wird dich stark machen für andere Probleme, die auf dich zukommen im Leben, sage ich dir. Das wird dich stählen. Das macht dich klüger. Das glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. So, jetzt schnell ins Bett, damit du morgen relativ ausgeschlafen bist. Und viel Glück und viel Erfolg wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Roswitha, 60, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Roswitha. Und zwar rufe ich an, mein Mann, der ist gestern Abend verstorben. Ja. Und hat vor, also im Jahre 2003, sich der Wissenschaft, der Freien Universität, einer Wissenschaft zur Verfügung gestellt, einer Anatomie. Das heißt, wenn er verstorben ist, dass man an ihm forschen kann, am Körper. Ja, an seinen Körper, also die werdenden Ärzte forschen kann. Mhm. Und er ist ja nur gestern Abend verstorben und man rief mich in der Nacht an, dass man ihn nicht abholen kann, die wären überfüllt. Ach so, die wollen ihn gar nicht. Die wollen ihn gar nicht, nein, haben aber 2003 das angenommen, wunderschön geschrieben. Mhm. Alles ist hinterlegt, also handschriftliches von der Universität, schriftliches. Hat er da damals auch Geld für bekommen? Nein. Nein, das gibt es nicht. Mhm. Nein. Ist dein Mann, ist der Mann plötzlich gestern verstorben oder war er sehr krank, sehr lange krank schon? Sehr lange krank. Er ist vor 3 Wochen von hier aus mit einer entzündeten Hüfte ins Krankenhaus gegangen. Mhm. In dieser Hüfte hat man Bakterien gefunden, die in den Körper gestreut haben. Mhm. Er hatte eine kaputte Leber, weil er schon jahrelang vorher Alkoholiker war. Mhm. Und durch diese Leber ist eben das Blut sehr dünn, dass man ihn an der Hüfte nicht operieren konnte, weil er sonst auf dem OP-Tisch verblutet. Ja. Ja, und... Ist er an Blutvergiftung gestorben, oder? Ich denke eher an Organversagen. Er hatte am Samstag einen Darmverschluss. Natürlich war das genauso, dass man da auch nicht operieren konnte, weil er ja dann auch verblutet wäre. Ja. Und ich denke mal, so hat sich ein Organ nach dem anderen innerlich vergiftet. Ja, also wenn die Leber kaputt ist, ist ja nun mal Chemiefabrik. Er hat sehr starkes Morphium gekriegt. Hm. Ja, um... Also das klingt schon sehr leidvoll, dann die letzte Zeit für ihn. Ja, es waren 4 Tage. Er hatte wirklich, ich war jeden Tag 15 Stunden mindestens oben im Krankenhaus. Hm. 4 Tage, denke ich mal, einen sehr schweren Kampf gehabt, um zu sterben. So, jetzt hat er im Jahre 2003, sagst du, hat er damals veranlasst, dass sein Körper der Wissenschaft übergeben wird. Nun will die Wissenschaft ihn nicht, weil die genug Körper haben. Ja. Was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? Also er hat immer gesagt, du Schatz, du brauchst dir keine Sorgen machen. Du bist abgesichert. Wenn ich versterbe, dann nimmt mich die Freie Universität Freiburg. Hm. Da brauchst du nur anrufen, also er ist jetzt im Krankenhaus verstorben, das wäre, wenn er jetzt zu Hause verstorben wäre. Und dann ist die Sache für dich erledigt, du hast keine Unkosten, es ist mein großer Wunsch, mich der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Also die Wissenschaft hätte dann auch die Bestattungskosten übernommen, wenn dann es irgendwann ist so. Also nach einer gewissen ja Zeit... Dann richtig, nach zwei, spätestens nach 3 Jahren genau, wenn alles wird praktisch da... bestattet, also eine kirchliche Feier gemacht und dann geht's in so ein Gemeinschaftsgrab für die Donatoren. Also er hat auch Bilder gemacht von diesem Friedhof, also er war davon... Jetzt lass mich mal unterbrechen. Ja. Wie war denn das für dich als Ehefrau? Ich stelle mir das schwer vor, wenn mein mir liebster Mensch sagt, ich möchte mich der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Und ich würde mir dann vorstellen müssen, jetzt wird der Körper meines Liebsten zerschnitten, auseinandergenommen, gelagert, in irgendwelche Spiritus gelegt und so weiter. Wie bist du damit umgegangen, als er das entschieden hat? Wolltest du das? Also ich selber wollte das nicht. Also ich selber würde das auch nie tun. Ja, also... Wenn Sie jetzt mich fragen, ich selber überhaupt nicht, ja. Ich hatte ihm vor einem halben Jahr, hatte ich ihm noch gefragt, ob das nun wirklich sein Wunsch wäre, wirklich sich da, also da hinzugehen oder nicht doch lieber hier auf dem Friedhof sich bestatten zu lassen. Und er sagte, nein, das habe ich so entschieden. Mhm. Und das habe ich entschieden und das ist für ihn, war das die Sache. Also warst du da ein bisschen böse, dass er so deine Gefühle da nicht berücksichtigt hat? Nein, ich habe das akzeptiert, dass das sein Wunsch ist. Ja. So, ja. Aber jetzt geht es nicht. Jetzt geht es nicht. Das heißt, du wirst ihn jetzt ganz normal beisetzen? Ich muss ihm jetzt, also sagen wir mal so, ich bin natürlich überhaupt nicht abgesichert, wenn ich das gewusst hätte. Man hätte ja jetzt auch sagen können, vor 2 Jahren, oder sagen wir mal, in diesem Schriftstück hätte ja eine Klausel drin sein können, falls wir überfüllt sind, können wir sie nicht annehmen oder so weiter und so fort. Ah, ich verstehe. Das ist jetzt natürlich jetzt mittellos. Das Ganze ist jetzt ein finanzielles Problem. Richtig, es wäre kein Thema gewesen 2003. Mhm. Da ist es gerade, mein Mann hat es gerade noch gemacht, dass praktisch dieses Sterbegeld, was es da von der Krankenkasse gab, das wäre jetzt auch nach Freiburg gegangen, wo er verstorben ist, weil er gerade noch den Stichtag hatte vom 28. Dezember. Nun weiß ich, bin ich da nicht informiert. Für Menschen, die finanziellen Mittel nicht haben, gibt es da nicht von den Städten Sterbehilfefonds oder? Richtig, eine Zwangsentsorgung, und das hat mein Mann nicht verdient. Ich verstehe, das ist eine Frage der Würde dann auch. Ja, und da bin ich sehr traurig drüber. Also nicht nur, weil er ja gestern gestorben ist. Hast du dich erkundigt, wie teuer die einfachste und billigste Beerdigung? Ja, 2.400 Euro, das ist eine anonyme Bestattung, ohne großes, ohne Pfarrer, ohne Aussegnungshalle, ohne... Und dieses Geld hast du nicht zur Verfügung? Habe ich nicht zur Verfügung, richtig. Was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? Jetzt müsste ich praktisch, entweder geht's an die Kinder. Er hat noch 2 Kinder aus erster Ehe. Ja, wie sind die denn so finanziell, wie stehen die da? Die stehen finanziell sehr gut da. Na, dann wäre das Problem doch schon gelöst. Ja, es gefällt mir natürlich nicht. Ich meine, sagen wir mal so, ich weiß auch nicht, also man sagte heute in dem Bestattungsinstitut, also sie müssten dafür aufkommen. Ja, also da können die Kinder. Sie nicht, ja. Mhm. Ja. Hast du kein gutes Verhältnis zu den Kindern? Ne, ich habe gar kein Verhältnis zu den Kindern. Okay. Wie lange wart ihr verheiratet? 39 Jahre. 39, und das sind Kinder aus einer früheren Beziehung? Aus einer früheren Ehe, ja. Und in all diesen 39 Jahren gab es nie Kontakt zwischen dir und diesen Kindern? Doch, es gab Kontakt, richtig, gab es. Und ich fand auch seine Kinder sehr, sehr gut. Ich habe sie auch sehr gerne, sehr gerne, aber das ist dann eben durch anderen Umständen wieder auseinandergegangen. Okay, also es gab keinen schlimmen Streit oder ein Zerwürfnis oder ein Hass? Gut, nein. Aber dann könnte man das doch wirklich jetzt... Sicher, ich muss morgen sowieso anrufen und sagen, dass der Vater gestorben ist. Das hast du noch gar nicht gemacht? Nein, das habe ich noch nicht. Ich bin voll vor lauter Rennereien und... Wie war denn das Verhältnis zwischen ihm und den Kindern? Wie war das denn? Zwischen mir und den Kindern? Nee, zwischen ihm, deinem verstorbenen Mann und den Kindern. Auch nicht so rosig. Nein. Nee. Aber auch kein wirklicher Streit, sondern man hat sich entfremdet. Nein, das hat sich eben dann so ergeben, dass das wieder auseinandergegangen ist. Durch andere Umstände eben. Ich verstehe. Für dich wäre es schöner, wenn du das Geld hättest und du könntest das arrangieren, dass er würdig gestattet. Ohne, dass ich, sagen wir mal, jetzt sagen würde, wenn die Kinder freiwillig was geben, wenn sie das möchten, ja. Für mich wäre das so schöner. Und das heißt, hätte ich auch für dich ist es auch so ein bisschen vielleicht auch eine Frage des Stolzes, dass du quasi die jetzt um Geld bitten musst für die Beerdigung. Ja, richtig. Verstehe. Ja, sicher, logisch, ganz klar. Und wie gesagt, es wäre ja auch 2003 überhaupt kein Thema gewesen, eine Sterbeversicherung abzuschließen oder eine Sterbekasse zu gehen. Ja. Wenn ich, mein Mann hat immer gedacht, ja, okay, sie ist ja in dem Sinne versorgt, ich gehe nach Freiburg, also hat sie keine Unkosten. Ist nicht nur, dass ich mich jetzt der Wissenschaft verschreibe, aber... Eine Frage, eine Idee. Ich kenne mich in diesem Gebiet überhaupt nicht aus. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Er hat seinen toten Körper der Universität Freiburg. Freiburg sagt jetzt, wir sind voll, brauchen keinen. Kann man denn nicht... Also ich hatte immer gedacht, dass die Universitäten sehr interessiert an den Körpern sind, dass sie nicht genügend haben. Kann man denn jetzt nicht rumtelefonieren, ob eine andere Universitätsklinik, vielleicht in München oder in weiß ich wo, irgendwo, interessiert wäre und man es dann doch auf dem Wege noch lösen könnte? Ja, ich bin der Meinung, das hätten heute die Ärzte vom Tuttlinger, also jetzt habe ich gesagt, Krankenhaus machen müssen, ja, aber das war für den uninteressant. Also ich habe gehört, zurzeit soll es sehr überfüllt sein. Ja, meine Cousine wohnt in Ulm und die hat auch gesagt, die Ulmer nehmen keinen mehr an, nur noch was selber da aus Ulm kommt. Ach so, aber das ist ja nicht das Thema. Es geht ja jetzt darum, dass das nicht nur, dass sagen wir mal jetzt mein Mann verstirbt gestern Abend, ja, dass man dann so einfach sagt, naja gut, und Freiburg ist überfüllt und das war's dann. Ich ja, verstehe. Das war für mich. Ihr habt euch darauf verlassen und ja, jetzt steht ihr da und ich stehe jetzt da und muss sehen, ja, wie du die Lage jetzt neu managst. Richtig. Quasi, ne? Und genau, du musst so den Weg über die Kinder gehen und richtig, ich verstehe. Ja. Das ist wirklich ein interessanter Aspekt. Das müsste ja, man also eigentlich in diesen, das müsste man irgendwie festschreiben, dass die Kliniken sich melden frühzeitig, richtig, wenn genügend Menschen richtig da sind. Ja, richtig, vollkommen richtig. Weil in der ja Situation, in der du bist, sind bestimmt immer wieder andere Menschen auch. Ja. Du wirst nicht die Erste sein, glaube ich. Ja. Also das bin ich auch der Meinung, dass man da schreiben müsste. Oder man hätte von Anfang an in diesen Schriftstück eine Klausel reinmachen müsste. Mhm. Bitte erkundigen Sie sich noch andersweitig. Genau, ganz genau. Ja, dann wäre das korrekt gewesen. Rosita, ja, jetzt hoffe ich, dass du mit den Kindern eine Lösung finden wirst, dass dein Mann würdig beerdigt wird. Ja, das ist mir sehr wichtig, richtig. Definitiv. Dennoch würde ich vielleicht auch mal, frage ich mal interessiert zu meinem Publikum, wer vielleicht ähnliche Fälle schon mal erlebt hat oder ob es da doch noch eine andere Möglichkeit gibt. Wenn ihr da was wisst, meldet euch da bitte bei uns, ruft an oder mailt uns. Mich interessiert es, die Zuschauer interessiert es und Roswitha wird es sicher auch interessieren. Ja, auf alle Fälle. So, jetzt wünsche ich, sind wir vor lauter Formalitäten, über die wir jetzt gesprochen haben, aber die waren ja nun sehr wichtig, habe ich gar nicht sagen können, dass mir das natürlich sehr, sehr leid tut, dass du deinen Mann verloren hast und dass du eine sicher sehr schwere Zeit auch hinter dir hast. Ist richtig, ja. Das ist ja klar, wenn man so etwas dann nach einer 39-jährigen Ehe dann erlebt hat, ist das immer eine Erschütterung. Ja, ist richtig. Ich wünsche dir... Ich bin natürlich sehr gefasst, weil wir haben das ganze letzte Jahr schon über den Tod gesprochen. Es wurde im Prinzip alles besprochen, ja, was es überhaupt gibt. Ja. Welche kleinere Wohnung nimmst du dir und ja, gar kein Thema, ja, ja, also... Dann und darum gehe ich auch so gefasst damit um, ja, ja. Also Roswitha, dann wünsche ich dir, dass du mit den Kindern dann auch eine Übereinkunft finden wirst und dass alles dann so läuft, wie es dann auch für dich auch gut ist. Das hoffe ich auch. Von Herzen alles Liebe und viel Kraft wünsche ich dir. Vielen Dank, Domian, ja. Auf Wiederhören, Roswitha. Gut, auf Wiederhören, tschüss. Danke. Hier ist Yvonne. Yvonne ist 31, hallo. Genau, hallo. Hallo Yvonne. Um was geht's denn bei dir? So, bei mir geht's darum, dass mein Mann mich eigentlich schlägt. Dann und zwar ohne Grund. Oft? Ja, was heißt ohne Grund? Ich habe ihn schon einmal betrogen. Ja. Aber ich denke nicht, dass er das jetzt ein Leben lang hinter sich hertragen muss. Wie oft kommt es denn zum Schlagen? Einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja. Seit wann schon? Seit 96, würde ich sagen. Seit 96? Ja. 13 Jahre schon? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Ja, seit 96. Das heißt, die ganze Ehe übergeht da schon so? Richtig. Und wann bist du ihm mal fremdgegangen? Das war 96, ja. Kurz nach der Hochzeit. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Die leben aber nicht bei uns. Was sind denn das für Situationen, wo er dich schlägt, in denen er dich schlägt? Das ist halt, wenn er halt schlecht zufrieden ist. Wenn er unzufrieden ist? Richtig. Ist er dann auch betrunken? Teilweise. Wie schlägt er dich? Mit der Faust. Wohin? Ins Gesicht, in den Magen. Sind das dann... Er tritt mich. Prügelt er dann geradezu auf dich ein oder sind es einmalige Schläge? Nee, er prügelt regelrecht auf mich ein, doch, ja. Warst du nach solchen Übergriffen schon verletzt? Ja, natürlich. Was hast du dann getan? Oft genug die Polizei gerufen. Und was hast du der Polizei gesagt? Dass er mich verprügelt hat. Bin auch schon im Krankenhaus gewesen, bloß ich liebe ihn halt. Ich gehe immer wieder zurück. Was macht denn dann die Polizei, wenn du sagst, mein Mann hat mich hier so verprügelt? Er macht eine Anzeige oder die Polizei macht eine Anzeige. Und was ist dann daraus geworden? Ihr kriegt eine Geldstrafe. Und das war's dann? Befragt man dich dann noch weiter? Ziehst du die ganze Sache dann wieder ein bisschen zurück oder wie läuft das? Nee, eigentlich nicht. Also bisher ist er nur mit einer Geldstrafe davon gekommen? Richtig. Hast du denn im Nachhinein auch gegen ihn dann ausgesagt? Habe ich schon mal, ja. Hast du dann besonders nochmal Schläge von ihm bekommen? Dann eigentlich nicht, weil er das ja beschlichten will. Ach so. Wie war das überhaupt möglich, dass du die Polizei anrufen kannst? Er war doch dann auch in der Wohnung. Hat er dich davon nicht abgehalten? Nee, ich bin dann meist weggelaufen. Hm. Und wie oft war die Polizei jetzt schon eingeschaltet in die ganze Sache? Ziemlich oft. Ziemlich oft? Ja. Und er kriegt immer nur eine Geldstrafe? Mhm. Wie hoch ist denn die Geldstrafe? Also insgesamt bezieht sich das, würde ich sagen, auf ziemlich so 5.000 Euro. Was sagen denn die Polizisten zu dir? Die kennen dich ja jetzt schon, oder die kennen euch ja schon. Ja, natürlich. Was sagen die denn? Zu mir sind die eigentlich gar nichts, aber die beziehen das halt nur auf meinen Mann, ne? Verstehe. Aber ich sag jetzt was zu dir. Und deshalb hast du ja auch hier angerufen. Hm. Dass ich nicht verstehe, dass du bei diesem Mann noch bist. Und ich will nicht diesen Satz hören, ich liebe ihn noch. Diesen Quatsch will ich nicht hören. Den Quatsch, nein, diesen Quatsch will ich nicht hören. Ich will ja, irgendwo ist es ja auch so. Yvonne. Beim ersten Mal bin ich ihm ja auch fremd gegangen. Okay, also komm, wir reden, das ist so lange her. Ja. Das ist 13 Jahre her. Wenn du seit 13 Jahren jede Woche von dem verprügelt wirst, will ich nicht diesen Satz hören, ich liebe ihn doch. Dann stimmt irgendwas nicht mit dir, wenn du sagst, ich liebe den dann noch. Sage ich jetzt mal ganz provokativ. Yvonne. Ich glaube, dass du, wenn das sich jetzt so eingefahren hat, über so viele Jahre, glaube ich, dass du selbst den Dreh ganz alleine wohl nicht schaffst, da rauszukommen. Nee, kann ich auch nicht. So, nee. Das glaube ich. Und ich. Ich denke auch ganz bestimmt, dass deswegen unsere Kinder nicht mehr bei uns sind. Ja. Aber ich nehme sehr ernst, dass du hier angerufen hast, denn das ist eine Initiative von dir und das zeigt mir, dass du irgendwie Not hast und doch eine Hilfe möchtest. Eben. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, aber das ist gar nicht schlimm, weil wir dich sowieso angerufen hätten. Und du wirst jetzt im Hintergrund von uns sehr genau beraten, wie du das anstellen kannst, auch mit Hilfe von anderen Menschen aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Ich sage dir, dass das Ziel, du bist eine junge Frau von 31 Jahren, eben. Das Ziel muss sein, dass du in ein neues Leben reinkommst und aus dieser beklemmenden Hölle rauskommst. Wäre das für dich auch ein Ziel? Ja. Du weißt nur nicht wie. Eben. So, und da werden wir jetzt helfen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Yvonne, und wir, das heißt meine Kollegin, die Anja, ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. So, Freunde, 1:59 Sekunden, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger und Tobias Fritz. Morgen 1 Uhr sind wir wieder.